Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Geschichten vom gerechten Lohn. Verdienen wir, was wir verdienen? Warum bekommt ein Manager im Monat so viel wie eine Kindergärtnerin im ganzen Jahr nicht? Ist das schlicht unfair oder gibt es irgendwelche Kriterien für einen gerechten Lohn? Im Oktober 2017 ist die Fluggesellschaft Air Berlin zahlungsunfähig. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin stellt heute Abend den Betrieb ein. 8000 Mitarbeiter hatte Air Berlin zuletzt. Rund die Hälfte wird von anderen Fluglinien übernommen und muss dort zu deutlich geringeren Tarifen arbeiten. Die andere Hälfte, rund 4000 Menschen, steht vor Arbeitslosigkeit und Hartz IV. Nach Ankunft des Flugs von München in Berlin-Tegel gegen 23 Uhr verschwindet die bislang zweitgrößte deutsche Airline vom Markt. Air Berlin-Chef Thomas Winkelmann dagegen muss sich um seine Zukunft nicht sorgen. Er bekommt jährlich 950.000 Euro und das bis 2021, auch wenn es die Fluglinie dann schon längst nicht mehr gibt. So steht es in seinem Vertrag, den er im Februar 2017 ausgehandelt hat. Das sind zusammen rund 4,5 Millionen Euro. Und das ist legal. Dieser Fall gilt als typisch. Raffgieriger Manager, skrupellos, unmoralisch, asozial und ungerecht. Das sind noch die freundlichsten Beschimpfungen, mit denen der Air Berlin-Chef bedacht worden ist. Viele sahen darin einen weiteren Beweis dafür, dass die Entlohnung von Arbeit zutiefst ungerecht ist. Ja, also wir können nicht sagen, ein Manager muss 10.000 Euro verdienen und das ist gerecht. Gerecht ist nämlich eigentlich immer relativ. Sagt Stefan Liebig, Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld und Forscher am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Wir können eigentlich Gerechtigkeit des Lohnes nur dadurch feststellen, dass wir uns anschauen, was verdienen andere Menschen, die die gleichen Ausbildungsabschlüsse haben, die gleiche Tätigkeiten ausführen. Dann können wir eigentlich erst von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit reden. Also Gerechtigkeit oder insbesondere der gerechte Lohn ist immer relativ, ja, und hängt von vielen Kontextbedingungen ab. Und eine dieser Kontextbedingungen, mit der in solchen Fällen immer argumentiert wird, ist das sogenannte Marktprinzip. Dass diejenigen, die spezielle Kompetenzen haben, bestimmte Fähigkeiten haben, die eben nur wenige haben, dass die eben höhere Einkommen beziehen können, weil eben die Nachfrage dann nach solchen Fähigkeiten und Fertigkeiten und Kompetenzen höher ist. Hinter dem abstrakten Begriff vom Marktprinzip verbirgt sich also ein simpler, wenn auch im Grunde verkürzter Mechanismus. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Übertragen auf die Löhne heißt das: Überdurchschnittlich leistungsstarke Menschen gelten als Mangelware, für die Unternehmen deshalb außerordentlich tief in die Tasche greifen müssen, um sie an sich zu binden. Aber damit sind nicht etwa die leistungsstarken Erzieherinnen und Erzieher gemeint, die den ganzen Tag Horden von Kindern betreuen, aus denen schließlich die Gesellschaft unserer Zukunft werden soll. Oder zum Beispiel Krankenschwestern und Krankenpfleger, die sich im Schichtdienst an hochverantwortungsvollen Posten aufarbeiten. Dahinter steht die Vorstellung, dass genau eine Person in der Lage ist, den ganzen Erfolg des Unternehmens oder was auch immer sicherzustellen. Und wenn es nur von dieser einen Person abhängt und davon sehr wenige auf dem Markt sind, dann beobachtet man extrem hohe Löhne in einem sehr stark kompetitiven Markt. Superstar-Phänomen nennen die Soziologen wie Professor Martin Abraham von der Universität Erlangen-Nürnberg diesen Mechanismus. Das Superstar-Phänomen sorgt für exorbitante Gehälter bei Fußballern und Formel-1-Rennfahrern, aber auch bei Managern und Filmstars. Und weil Wohl und Wehe einer Institution, eines Films oder eines Vereins nach dieser Lesart von einer besonderen Person abhängig sind, werden Gehälter, Bonuszahlungen oder Abfindungen in schwindelerregenden Höhen als gerechtfertigt angesehen. Es gibt diesen Mythos und wir stellen auch immer wieder fest, dass ähnlich wie in der Bundesliga, wenn der Trainer wechselt und die Mannschaft dann plötzlich erfolgreich ist, der Manager wechselt und das Unternehmen erfolgreich ist, weil wir eine andere Strategie haben. Ein bisschen was scheint da schon dran zu sein. Wahrscheinlich wird dieser Effekt aber überschätzt. Trotzdem aber ist dieser Mythos wirksam und ein wichtiges Moment bei der Festlegung und Rechtfertigung absoluter Spitzenlöhne in der Wirtschaft. Das wäre zumindest eine Erklärung dafür, dass beispielsweise die Juristin Christine Hohmann-Denhardt nach einem Jahr Vorstandsarbeit als Ethikbeauftragte für den VW-Konzern Anfang 2017 eine millionenschwere Abfindung erhält. Oder dass dem Betriebswirtschaftler Karl Gerhard Eick nach nur 6 Monaten Arbeit 2009 von Arcandor 15 Millionen Euro zustehen. Gleichzeitig musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Und auch im Falle der Pleite von Air Berlin ist dieser Mythos offenbar die Erklärung dafür, warum die Hälfte der Mitarbeiter arbeitslos wird, während der Chef noch 3 Jahre lang pro Monat knapp 80.000 Euro brutto erhält. Wir bieten eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe. Einen unbefristeten, vielseitigen und interessanten Arbeitsplatz mit zahlreichen Zusatzleistungen. Ihr Anforderungsprofil? Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium? Einschlägige Berufserfahrung, sehr gute IT-Kenntnisse. Entscheidungsfähigkeit, verbunden mit sozialer Kompetenz. Organisationsvermögen und Verantwortungsbewusstsein. Ausgeprägte Eigeninitiative zur Weiterbildung. Jedes Unternehmen stellt auch so seine Anforderungen individuell zusammen. Das ist ja oft eine Kombination von vielen Kriterien. Also es ist dann nicht nur die einzelne Leistung, sondern es gibt immer auch dann einen festen Grundlohn. Oder es ist eben vor allen Dingen die Verantwortung, die eine Rolle spielt. Das kommt eben auf die Stelle an, auf das Unternehmen an. Was für die wertvoll ist, wird natürlich auch höher honoriert. Die Höhe der Löhne richtet sich also nach einem ganzen Bündel von Kriterien, sagt die Betriebswirtin Professor Elisabeth Göbel von der Universität Trier. Nach Anforderungen, Talenten, Geschicklichkeiten, nach Ausbildung und Vorwissen. Darüber hinaus nach Effizienz und Produktivität der Mitarbeiter, nach der globalen Bedeutung des Unternehmens oder der Region, in der gearbeitet wird. Also die faktische Lohnfestlegung ist relativ kompliziert, weil sehr viele Faktoren einfließen. Wir haben natürlich Wettbewerbselemente, also Angebot und Nachfrage spielen eine Rolle. Wir haben in Deutschland aber natürlich auch eine ganze Reihe von Institutionen, wie natürlich das Tarifsystem, wir haben Mindestlöhne und viele andere Dinge mehr. Und im Einzelfall werden die Betroffenen, also der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, dann vor diesem Hintergrund zusammen einen Lohn aushandeln. Alle diese Faktoren zusammen führen dazu, wie der Nürnberger Soziologe Martin Abraham ausführt, dass die Einkommen unterschiedlich hoch sind. Deswegen wird auf dem Bau beispielsweise der Baggerfahrer, der vorher eine Ausbildung durchlaufen hat, eine gewisse Verantwortung übernimmt und gewisse Fähigkeiten braucht, deutlich besser bezahlt als der einfache Arbeitnehmer, der das Gleiche eigentlich nur mit der Schaufel machen würde. Historisch betrachtet ist das Leistungsprinzip noch recht jung. Erst seit der Epoche der Aufklärung hat es eine zentrale Bedeutung. Zunächst positionierten sich die Bürger damit gegen die Vorherrschaft des unproduktiven Adels und stellten mit dem Leistungsprinzip die ständische Gesellschaft mit vererbbaren Privilegien und Berufen grundsätzlich in Frage. Das Leistungsprinzip wurde damit zum Versprechen für eine gerechtere Gesellschaft, in der jeder, unabhängig von seiner Herkunft, erfolgreich sein und sozial aufsteigen kann. Elisabeth Göbel. Es ist also jetzt nicht eine Erfindung der Moderne. Es hat natürlich enorm zugenommen, die Bedeutung mit der industriellen Revolution. Einfach weil dann viel, viel mehr vom Land in die Stadt gegangen sind und sich da eben verdingen mussten gegen Lohn, weil es viel mehr Arbeitsteilung gibt, die natürlich dann zur Lohnarbeit führt. Also es hat enorm zugenommen, aber es gab es auch früher schon. Auch Streit um Lohn oder Auseinandersetzungen um eine angemessene und gerechte Bezahlung sind keine exklusiven Phänomene der Moderne. Schon im Mittelalter wurde von Denkern wie Thomas von Aquin darüber nachgedacht, welcher Lohn für welche Arbeit gerecht sei. das Verständnis damals, die Höhe des Lohns müsse sich an der Höhe des Produktpreises orientieren. Das alte Prinzip der Tauschwirtschaft war also im Mittelalter bei der Entlohnung noch lebendig. Ich tausche meine Arbeitskraft gegen ein bestimmtes Gut und beides muss in einem fairen Verhältnis zueinander stehen. Dieses Verständnis ändert sich erst durch die Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert. Seither gilt nicht mehr das Tauschprinzip, sondern das Marktprinzip. Anonyme Märkte koordinieren jetzt Angebot und Nachfrage, unabhängig von persönlichen Kontakten oder sozialem Status. Befeuert durch die technische Entwicklung von Dampfmaschinen und Fließbändern, entwickelte dieses Prinzip vor allem im 19. Jahrhundert eine ganz eigene, brutale Dynamik des Kapitalismus. Für steigenden Mehrwert und wachsende Profitrate galt es, den Lohn der Arbeiter zu drücken. Man spricht auch von einer Marktgerechtigkeit, also für Leute, für die der Markt eben über die Löhne entscheiden sollte, ist das Marktergebnis dann das gerechte Ergebnis. Aber das hat schon Adam Smith problematisiert, dass er gesagt hat, das können wir dann mit unseren Begriffen von Humanität eigentlich nicht mehr vereinbaren, wenn die Löhne dann so weit sinken, dass sie eben nicht mal mehr die Existenz des Arbeiters sichern. Und insofern muss man da überlegen, ob Marktgerechtigkeit, ob das dann tatsächlich Gerechtigkeit ist. Schon Ende des 18. Jahrhunderts hatte der schottische Philosoph und Ökonom Adam Smith darüber hinaus formuliert, dass Wohlstand für alle nur dann entstehen werde, wenn die Löhne angemessen hoch sind. Und im Umkehrschluss, wer nur Hungerlöhne zahlt und seine Arbeiter ausbeutet, schädigt langfristig betrachtet seine eigenen ökonomischen Interessen. Ein Ansatz, der in der Frühzeit der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert von den Unternehmern und Besitzenden ignoriert wurde. Erst als die Sterblichkeitsrate der Industriearbeiter so hoch, der Gesundheitszustand der Kinder und Mütter so schlecht wurde, dass das wiederum den ökonomischen Profit gefährdete, lenkten die Unternehmer ein, akzeptierten die Begrenzung von Arbeitszeiten, gewährten einzelne Sozialleistungen. Seither aber ist das Leistungsprinzip für die westlichen Gesellschaften und deren Marktwirtschaften bedeutsam. Es gilt als objektivierbares Kriterium, das eine gerechte Gesellschaft ermöglicht, zum Beispiel durch gerechte Löhne. Eine grundsätzliche Akzeptanz des Leistungsprinzips bestätigen auch die Umfragen, die es zu dem Thema gibt. 3/4 der Befragten finden es demnach richtig, dass ungleiche Arbeitsvoraussetzungen zu ungleichen Löhnen führen. In der Bevölkerung gibt es natürlich schon eine Meinung darüber, wie Lohndifferenzen zwischen Berufen aussehen sollten. Und wenn dagegen grob verstoßen wird, dann äußert sich da natürlich eine gewisse Unzufriedenheit. Aber in allererster Linie wird der Gerechtigkeitsbegriff bzw. die eigene Einschätzung an der direkten Referenzgruppe, wie wir das nennen, also den unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen festgemacht. Und das bedeutet, dass es als ungerecht empfunden wird, wenn Kollegen, die die gleiche Arbeit machen, unterschiedliche Gehälter bekommen. Zum Beispiel die Tatsache, dass Frauen oftmals weniger verdienen als Männer. Allein deswegen, weil sie Frauen sind. Oder wenn Leiharbeiter deshalb weniger Geld bekommen als die Festangestellten, eben weil sie Leiharbeiter sind. Um dem entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung im Juli 2017 das Entgelttransparenzgesetz in Kraft gesetzt. Dadurch müssen Unternehmen ab 200 Mitarbeitern Auskunft über die Verdienste ihrer Angestellten geben. Trotzdem aber stellen die meisten Beschäftigten das System der ungleichen Löhne bisher nicht grundsätzlich in Frage. Sie halten es sogar für gerecht, sagt die Betriebswirtin Elisabeth Göbel von der Universität Trier. Weil eben gesagt wird, Gerechtigkeit ist nicht immer alle gleich zu behandeln, so jedem das Gleiche, sondern Gerechtigkeit ist auch, jedem das Seine zu geben und eben unterschiedliche Leistungen auch unterschiedlich zu entlohnen. Jedem das Gleiche würde auch als ungerecht empfunden, wenn der eine eben doch deutlich länger in seine Ausbildung investiert hat oder deutlich mehr leistet. Ja, ist nur die Frage natürlich, wo man dann selber in dem Gefüge steht. Und wenn man so den Eindruck hat, die Unterschiede sind riesengroß und das hat eigentlich mit individueller Leistung nichts mehr zu tun, sondern da bedienen sich die Leute, die an der Macht sind, irgendwie selbst, dann ist es auch wieder demotivierend. Fälle wie der von Air Berlin verärgern und demotivieren eben viele Menschen. Sie empfinden es als ungerecht, dass Spitzenverdiener keine Verantwortung übernehmen müssen, selbst wenn sie nicht verhindern können, dass ein Unternehmen pleite geht. Denn genau diese Verantwortung gilt ja gemeinsam mit dem Leistungsprinzip als Argument, um die Lohnunterschiede zu rechtfertigen. Wobei selbst das nicht konsequent angewandt wird. Wie steht es mit Hebammen, Erzieherinnen und Erziehern oder mit Menschen, die in der Altenpflege arbeiten? Sie haben eine Menge Verantwortung, das Gehalt aber spiegelt das nicht wider. Das kritisieren immer mehr Menschen, erklärt der Soziologe Stefan Liebig. Ein zentrales Kriterium dafür ist, dass man den Eindruck hat, dass die Personen tatsächlich verantwortlich gemacht werden können, sowohl für ihre Leistungen als auch für ihre Missleistungen. Ja? Das heißt, das Problem, was wir jetzt immer bei diesen Managergehältern haben, ist ja nicht notwendigerweise die Höhe. Aber das Problem ist, dass es einfach bestimmte Beispiele gibt, wo dieses Leistungsprinzip vollkommen ausgehebelt wird. Also die Personen, um die es da in den Medien auch ging, haben bestimmte Leistungen nicht erbracht. Ja, haben zum Beispiel einen Konzern fast vor die Wand gefahren oder auch tatsächlich vor die Wand gefahren und kriegen dann trotzdem noch Geld. In der Regel haften diese Topverdiener weder persönlich, noch sind sie finanziell an der Pleite beteiligt. Ganz anders, als das beispielsweise für Firmeneigentümer gilt. Diese Tatsache wird als ungerecht empfunden. Das ist genau dieses Problem, was wir haben, dass für die, ich sage das jetzt mal, einfachen oder normalen Menschen eben tatsächlich dieses Leistungsprinzip gilt, dass wenn sie wenig arbeiten und wenn sie wenige Leistungen kriegen, sie eben die Konsequenzen daraus ziehen müssen und entweder geringeres Einkommen bekommen oder am Ende den Job ganz verlieren. Das Leistungsprinzip, als dessen vorbildliche Träger sich gerade die Topverdiener immer wieder gerne inszenieren, gilt für sie selbst eben nicht. Sie bekommen ihre Boni und Abfindungen sowieso. Und genau hierin liegt der Sprengstoff für den sozialen Frieden. Wenn das Leistungsprinzip gar nicht für die Topverdiener gilt, wird damit die Grundübereinkunft unserer demokratischen Gesellschaftsform in Frage gestellt und letztendlich zerrüttet. Wenn die da oben immer so viel kriegen, wie sie nicht ausgeben können. Während die da unten, zum Beispiel für das Einlösen eines liegen gebliebenen Pfandbons im Wert von 1,30 Euro, ihren Job verlieren. Dann gefährdet das zunächst die Motivation der Beschäftigten in den Unternehmen und langfristig auch die Demokratie. Die Trierer Betriebswirtin Elisabeth Göbel. Also nach allen Untersuchungen, die ich da so kenne, ist dieses Gefühl von Ungerechtigkeit sehr demotivierend. Also man braucht von den Mitarbeitern ja immer auch so deren Goodwill-Potenzial. So Dienst nach Vorschrift ist ja schon fast so eine Art Streik. Also das heißt, man braucht eigentlich das volle Engagement und das kriegt man nicht mehr ohne weiteres, wenn jemand sich ungerecht behandelt fühlt. Auch deshalb wird in der Politik intensiv darüber diskutiert, ob Managergehälter per Gesetz begrenzt werden können und sollten. Solche Regulierungsabsichten aber sieht der Soziologe Stefan Liebig vom DIW in Berlin kritisch. Denn das Problem sei sehr viel komplexer, als es der Blick auf die Verdienste der Spitzenmanager vermuten lässt. Wir müssen aber vorsichtig sein, wenn wir über diese Marktprozesse reden, weil einfach zu sagen, wir wollen diese Marktprozesse nicht mehr, das wäre auch verfehlt. Wir haben ja im Grunde genommen zwei derartige Märkte, den Arbeitsmarkt und auf der anderen Seite den Gütermarkt. Und wenn wir bei dem Gütermarkt, da sind wir ja als Konsumenten auch sehr hinterher, genau diesen Mechanismus von Angebot und Nachfrage für uns auch zu nutzen. Beim Kauf eines Staubsaugers oder Fernsehers kaufen wir als Konsumenten den Artikel, der bei gleicher Ausstattung günstiger ist. Und befeuern damit das kapitalistische Marktprinzip, das wir bei den Löhnen unter Umständen als ungerecht empfinden. Dabei hat das eine mit dem anderen sehr viel zu tun. Arbeitsmarkt und Gütermarkt sind miteinander verknüpft. Unser Kaufverhalten hat unmittelbare Konsequenzen für den Arbeitsmarkt, für die Entlohnung. Wenn ich mir ein T-Shirt für 1 Euro kaufe, dann heißt es ja, dass irgendjemand dieses T-Shirt zusammennähen muss und dafür eben irgendein Bruchteil von einem Euro erhält dafür. Das heißt, ja, das sind ja auch der Gütermarkt und der Arbeitsmarkt sind ja nicht voneinander abgekoppelt. Und wenn ich billige Waren haben möchte, dann hat das zur Konsequenz, dass diejenigen, die die herstellen, eben letztendlich auch weniger verdienen müssen. Trotzdem beobachten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dass die Frage der Lohngerechtigkeit immer wichtiger wird und dass die Menschen darauf sensibler reagieren. Das liegt zum einen an der Entwicklung der vergangenen 20 Jahre. Stichwort Neoliberalismus. Die berühmte Schere zwischen Arm und Reich, die sich immer weiter öffnet, macht unzufrieden und bedroht das relativ stabile soziale Gefüge der Nachkriegsgesellschaft. Ein Beispiel dafür? Top-Manager verdienten 1991 im Durchschnitt das 28-fache eines durchschnittlichen Arbeitnehmers. Heute aber ist es das 83-fache, zeigt eine Studie der Universität Zürich von 2017. Zum anderen kommt hinzu, dass sich die Arbeitsprozesse so verändert haben, dass es schwierig ist, das Leistungsprinzip als Maßstab für Verdienste anzuwenden. Im Grunde genommen können wir jetzt, wenn wir die ganzen Dienstleistungsbereiche uns anschauen, diese Tätigkeiten, können wir eigentlich nicht mehr genau feststellen, wie viel hat Arbeiter X oder Beschäftigter X für den Gewinn des Unternehmens beigetragen. Weil wir in der Regel mit Leuten zusammenarbeiten, es geht um Wissensproduktion und dann kann man letztendlich den Anteil des einzelnen Menschen an dem Ganzen, was sozusagen produziert wird, relativ wenig oder relativ schlecht genau feststellen. Und deshalb schleicht sich bei vielen Menschen das Gefühl ein, sie würden ungerecht bezahlt. Was ich damit sagen möchte, durch diese Veränderung der Strukturen ist es eigentlich wichtiger für jeden Einzelnen, die Frage, ob andere sich auf seine Kosten bereichern. Die jahrzehntelang akzeptierte Vorstellung von ungleichen, aber relativ gerechten Löhnen gerät heute ins Wanken, weil das Leistungsprinzip die Verdiensthöhe nur noch begrenzt begründen kann. Einerseits, weil Produktivität und Effizienz nicht mehr wie im Industriezeitalter messbar sind, und andererseits, weil es eine einflussreiche Gruppe von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gibt, für die das Prinzip nur noch sehr abgeschwächt gilt. Die Marxisten würden natürlich sagen, das ist von vornherein ungerecht. Das ist einfach systemimmanent ungerecht, weil der Kapitalist sich ja immer den vom Arbeiter erarbeiteten Mehrwert aneignet und den insofern dann ausbeutet. Nur, also ich würde schon sagen, nach den Erfahrungen mit dem real existierenden Sozialismus, die wir ja auch in Deutschland gemacht haben, scheint mir immer das System der Marktwirtschaft noch mehr Wohlstand für alle zu schaffen, der dann letztendlich auch verteilt werden kann. Er müsste halt etwas gerechter verteilt werden. Sagt Elisabeth Göbel, Professorin für Betriebswirtschaft an der Universität Trier. Und an einer gerechteren Entlohnung müsste auch die Wirtschaft selbst ein ausgeprägtes Interesse haben. Denn ein Blick in die Geschichte macht deutlich, dass gerechte Arbeits- und Verdienstbedingungen nicht zwangsläufig den ökonomischen Interessen entgegenstehen. Schon deshalb nicht, weil das Gesamtmodell der kapitalistischen Marktwirtschaft sonst keine Konsumenten und deshalb keine Zukunft mehr hat. Sie hörten Geschichten vom gerechten Lohn. Verdienen wir, was wir verdienen? Daniela Remus hat versucht, Antworten auf diese schwierige Frage zu finden. Gesprochen haben Katja Amberger, Hemma Michel und Martin Vogt. In der Regie war Susi Weichselbaumer. In der Technik Roland Böhm. Und Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Das war eine Sendung von Radio Wissen. Wenn Sie mehr zum Thema Gerechtigkeit hören möchten, finden Sie noch viele weitere spannende Sendungen dazu in unserem Podcast-Center von Radio Wissen.